weil ich nur an Jesus denk, der jetzt meine Schritte lenkt, singe ich ein neues Lied hier zu diesem Hip-Hop-Beat. Er hat mein Herz gefasst, als ich in der Bibel las. Da stand doch klar, dass er mich mag und nur für mich sein Leben gab. Ich will ihn nackt, so wie er in der Bibel steht. Ich will ihn nackt, ohne Decken der Religiosität. Ich will ihn nackt, ich will ihn sehen. Ich will ihn nackt und auf seinen Wegen gehen. Das war ja alles gut und schön, doch konnte ich echt nicht verstehen, dass er innere Freude gab, wenn ich so in der Kirche saß. Mein Hintern tat mir weh und so wie ich das sehe, war der Chor auch nicht sehr cool, das riss mich einfach nicht vom Stuhl. Ja, die Predigt war zwar gut, doch war da weder Feuer noch irgendwelche Glut. Ja, also irgendwie hat es mir jetzt auch nicht so viel gebracht, da fehlt doch irgendwas, oder? Ich will ihn nackt, so wie er in der Bibel steht. Ich will ihn nackt, ohne Decken der Religiosität. Ich will ihn nackt, ich will ihn sehen. Ich will ihn nackt und auf seinen Wegen gehen. In einer Werkstatt hab ich ihn erlebt, nicht in Kathedral, wo überall das Vaterunser steht. Wir waren nur 10 Leute, doch taten, was Gott wollte. Beim Lobpreis kam sein Geist auf mich und öffnete mir seine Sicht. Ob ich's glaubt oder nicht, ich folg seinem Licht. Okay, es geht weiter, hey. Ich will ihn nackt, so wie er in der Bibel steht. Ich will ihn nackt, ohne Decken der Religiosität. Ich will ihn nackt, ich will ihn sehen. Ich will ihn nackt und auf seinen Wegen gehen. Ich will ihn nackt, so wie er in der Bibel steht. Ich will ihn nackt, ohne Decken der Religiosität. Ich will ihn nackt, ich will ihn sehen. Ich will ihn nackt und auf seinen Wegen gehen. Was will ich damit sagen? Du kannst es mit ihm wagen, er ist offen für Fragen. Du kannst ihn damit plagen, lass dir nicht erzählen, dass er moderne Mucke hat. Er will dich ja nicht quälen, ihm zu folgen ist eine kleine Last. Es liegt ihm viel daran, dass du ihn liebst. Er sieht dein Herz an und was du ihm gibst. Es liegt ihm viel daran, dass du ihn liebst. Er sieht dein Herz an und was du ihm gibst. Ich will ihn nackt, so wie er in der Bibel steht. Ich will ihn nackt, ohne Decken der Religiosität. Ich will ihn nackt, ich will ihn sehen. Ich will ihn nackt und auf seinen Wegen gehen. Ich will ihn nackt, so wie er in der Bibel steht. Ich will ihn nackt, ohne Decken der Religiosität. Ich will ihn nackt, ich will ihn sehen. Ich will ihn nackt und auf seinen Wegen gehen. Keiner kann mich richten, weil Jesus mir vergibt. So werde ich weiter dichten, weil er mich liebt. Ich brech die Tradition und folg dem Sohn. Ich will ihn nackt, so wie er in der Bibel steht. Ich will ihn nackt, ohne Decken der Religiosität. Ich will ihn nackt, ich will ihn sehen. Ich will ihn nackt und auf seinen Wegen gehen.